Dusche, in der Wanne, in der Sauna sowieso. Bei Doktors Untersuchung, schlafend im Bett und auf dem Klo. Bin ich ganz allein zu Hause oder mit der Frau beim Liebesakt. Am liebsten bin ich nackt. Betrunken bei der Party oder im Sommer, bei der Hitze fühle ich mich wohl. Wenn ich durch die belebten Gassen flitze, hab ich einfach nur meinen Spaß, das Ganze ohne Drogen. Am liebsten bin ich ausgezogen. Kirche auf dem Friedhof vor der Polizei, bei Oma zu Besuch oder in der Brauerei. Da lasse ich die Hose an, nicht aus Scham, sondern Respekt, bleib ich lieber bedeckt. Tanze ich im Regen oder rolle auf dem Rasen, spüre ich den kühlen Wind und lass ihn mir um die Eier blasen. Lasse ich die Hose aus, damit sie nicht zerknüllt. Am liebsten bin ich unverhüllt.